Im Anschluss an das mit dem ARD-Hörspielpreis ausgezeichnete Stück »Die Schuhe der Braut« bleibt noch Zeit bis zu den 22-Uhr-Nachrichten. Aus aktuellem Anlass stellen wir Ihnen ein neues Triple-Live-Album der britischen Gruppe King Crimson vor. Von ihrer Radical Action Tour 2017 stammen die Aufnahmen aus dem Teatro Metropolitano in Mexico City. Dazu begrüßt sie Karl Lippegaus. Ein langer, ruhiger Fluss war das nie, der das Reich von King Crimson durchströmte. Es ging wild zu in der Bandgeschichte, ständig auf und ab, wie in einer turbulenten Zweierbeziehung. Bei King Crimson 2017-18 sieht das anders aus. Der Weg in die Zukunft verläuft bei der jüngsten Reinkarnation, muss man wohl sagen, als grandioser Rückblick auf ihr gesamtes Repertoire, sprich ihre 13 Studioalben. Das geschieht mit diesen 7 exzellenten Musikern jedoch nicht als nostalgischer Blick zurück, sondern kreativ aus dem gesamten Vokabular schöpfend und das in Vollendung reinterpretierend. In Mexiko habe man einen in der langen Bandgeschichte so noch nie erlebten Zuspruch vom Publikum bekommen, erklärten mehrere aus der Formation, die sich noch immer zu Recht King Crimson nennt. Innovation, Entwicklung, Modernität, das hatte man sich auf die Fahne geschrieben. Über die Anfänge von King Crimson schrieb ihr Gitarrist Robert Fripp im Jahr 2000, jedoch kritisch rückblickend: Diese Musik war zu ambitioniert, um von diesen jungen Instrumentalisten assimiliert und gemeistert zu werden. Die Ausführung hinkte der Konzeption hinterher. Über die neueste Version der einstigen Pionierband des Progressive Rock oder Art Rock ist Robert Fripp ganz anderer Meinung. Er schreibt zu diesem Dreifachalbum, das jetzt herauskam, es zeige die musikalisch und menschlich harmonischste Formation, in der er je gespielt habe. Im Laufe weniger Monate sind von der Radical Action Tour 2017 gleich drei erstaunliche Live-Alben erschienen aus Wien, Chicago und Mexico City. Für einen lebenslangen King Crimson-Fan, wenn nicht der ersten, so doch der zweiten Stunde, sticht jedoch das neue Live-Album aus Mexiko, es heißt Meltdown, als Meisterleistung heraus. Es zeigt die multiplen Facetten, den Sinn fürs Dramatische, die Fripps imaginärem Gitarrenorchester immer noch innewohnen. Auf Meltdown Live in Mexiko wagt sich die neue siebenköpfige Formation an einige der kniffligsten Songs aus King Crimsons Schatulle. Schon das Debütalbum von 1969, In the Court of the Crimson King, zeigte eine Vision von der Welt, die noch ein halbes Jahrhundert später relevant ist. King Crimson hielten den Ländern des Westens den Spiegel vor und zeigten ihren schizophrenen Charakter, das Schwankende in Bezug auf ihre Gewissheiten, die alten und die neuen. Robert Fripp schrieb dazu in seinem Blog: Es war eine Gesellschaft, die Ende der 60er Jahre hin und her gezerrt wurde, zwischen den Idealen der Gegenkultur und der sehr konkreten Vision junger Amerikaner, am anderen Ende der Welt ihr Leben zu riskieren. All das gab den Dingen eine fast mit Händen greifbare Realität, besonders auch die Rolle betreffend, die Musik bei all dem spielen konnte. Oktober 1969. Nach den eher düsteren Prophezeiungen an die Adresse unserer Zivilisation auf der ersten Seite des Debütalbums von King Crimson wartete Seite 2 der LP mit einem Song auf, den ihr Biograf Émeric Leroy wie eine, Zitat, bukolisch-kontemplative Sorglosigkeit empfindet. Eine Einladung, aus der erdrückenden Realität für eine Weile zu entfliehen. Moonchild. Moonchild, dreaming in the shadows 1973. Der Gitarrist Robert Fripp hat sich von den anderen drei Musikern getrennt. Ein halbes Jahr nimmt er sich Zeit, um eine neue Aufstellung zu suchen. Von den Gruppen Yes und Family sowie aus der Londoner Free-Music-Szene kommen die neuen Akteure. Die ersten drei Alben von King Crimson haben ein Vokabular gezeigt, aber erst jetzt hat Fripp das Gefühl, seine persönliche Handschrift gefunden zu haben in den Kompositionen. Zwei Versionen des Titelstücks entstehen. Das Album trägt den Titel Lerchenzungen in Aspic, Larks' Tongues in Aspic. Die Band gibt interessante Konzerte in Frankfurt und akzeptiert eine Einladung für die TV-Sendereihe Beat Club von Radio Bremen. Kollektive Improvisation vor den Kameras ist angesagt. Fripp betonte später, diese Musik sei nie korrekt gespielt worden. Mit der aktuellen Version aus Mexiko 2017 und der für ihn optimalen Band dürfte er seine Meinung inzwischen geändert haben. Kommen wir jetzt zu einem von Robert Fripps jüngeren Lieblingsstücken, Neurotica. Das Album, auf dem dieses Stück zu finden war, hieß Beat. Es stammte vom Juni 1982. Die Komposition Neurotica trug ursprünglich den Titel Turkish D. Angeregt durch den amerikanischen Gitarristen und Sänger Adrian Belew fanden sich Anspielungen auf die Beat-Poeten in Tanga, Marokko, Jack Kerouac, Neil Cassidy und natürlich William S. Burroughs, einer von Belews Lieblingsautoren. Die Band experimentierte mit dem, was die Beat-Poeten als automatisches Schreiben bezeichneten. Konzerte der vier Musiker in Europa, USA und Japan folgten. Durch einen urbanen Dschungel irren, das zieht sich leitmotivisch durch Fripps Komposition Neurotica. Mel Collins hängt sich in Mexico City dafür das Bariton-Saxophon um. Wie sagte Fripp einmal, King Crimson ist eine Art, Dinge zu tun. Ende 2009 notierte Robert Fripp in seinem Blog: Die Identität einer Gruppe existiert jenseits der Individuen, die ihr angehören. Um lebendig zu werden, bedarf sie einer angemessenen Antriebskraft. Im vorliegenden Fall braucht es Musiker, die diese Kraft dem Ort und Zeitpunkt entsprechend in Gang bringen können. Die kreative Kraft, die 1969 King Crimson entstehen ließ, wir nannten sie immer unsere gute Fee, ging nicht von den jungen Musikern aus, die die Gruppe bildeten. Sie lief stromförmig durch sie hindurch und agierte auch gegen sie. Sich selbst hat Robert Fripp nur ungern als Bandleader gesehen, eher als jemanden, der für die Qualitätskontrolle zuständig war. Ursprünglich war er nicht der Anführer. Die erste Formation glich mehr einem Jazz-Kollektiv, bis er in dem Songtexteschreiber Pete Sinfield eine lebendige Echokammer für seine Ideen fand. Später war es ein Gitarrist aus USA, der das wichtigste Gegengewicht bildete, nämlich Adrian Belew. In der neuesten Reinkarnation ist er nicht dabei. Jetzt sorgen drei Schlagzeuger dafür, Fripps immer noch höchst originelles Gitarrenspiel zu begleiten. Eric Leroy schreibt, Zitat: Im überschäumenden Zeitgefühl auf der britischen Rockszene nach dem Summer of Love hatten sich King Crimson formiert und waren sehr rasch zu einer der meistbeachteten Bands in Großbritannien aufgestiegen. Da war zunächst einmal der Schock, den ihr Debütalbum provozierte, das 1969 quasi aus dem Nichts herausplatzte. Mit stupender Reife zeigte die Band, dass sie über ein breites Spektrum verfügte, das von metallischem Hardrock über Free Jazz bis zum symphonischen Pop reichte. Ihr instrumentales Können war herausragend. Dann aber plötzlich, nach ihrer ersten US-Tournee, löste sich die Band auf, nachdem sie weniger als ein Jahr nur existiert hatte. Dann kam das zweite, ehrgeizige und schwer einzuordnende Album Lizard und 1971/72 die Bildung einer neuen Working Band. Oktober 1974. King Crimson hatten sich wieder einmal gesund geschrumpft, diesmal auf nur drei Musiker, die eine erstaunliche Alchemie demonstrierten. Eine lange Amerika-Tournee folgte, aber die Zukunft empfanden alle drei Musiker als höchst ungewiss. Aymeric Le Roy schreibt in seinem Buch über King Crimson: Paradoxerweise bräche die Band am radikalsten mit ihrer Vergangenheit in den Instrumentalstücken, wie etwa in der Titelkomposition Red. Ein ungewöhnlicher Blues, eingebettet in eine pyramidale Struktur, in ungewöhnlicher Gradlinigkeit konzipiert und mit einem spektakulären Intro versehen. Red, der Song und auch das Album wurden Highlights im Repertoire der Band. Am Tag, nachdem das aus heutiger Sicht sensationelle Album auf Magnetband gebannt war, löste Robert Fripp die Gruppe auf. Am Tag darauf, das war 1974, und sieben Jahre lang gaben King Crimson kein Lebenszeichen mehr von sich. Nach Meinung Robert Fripps markierte der Schwanengesang die Auflösung des Trios mit John Wetton am Bass und Bill Bruford Drums, die das bahnbrechende Album Red geschaffen hatten. Den Verlust einer gewissen Unschuld, die den Optimismus der 60er Jahre verlängert hatte, und das Akzeptieren dieses Verlustes. With quill and silver knife, she carved a poison pen, wrote to her lover's wife, your husband's seed has fed my if a leper's face that tainted letter grace, the wife with chokes stone throw ran to the day with tear blind. We'll be right back. Kurze, heftige Interaktionen wurden abgelöst von oft langen Perioden der Inaktivität. Wenn die Band endlich wieder auftauchte, spürten ihre Fans jedoch die Dringlichkeit des Ganzen. Und genauso radikal verfiel die Gruppe wieder in Schweigen, wenn klar geworden war, dass sie sich zu weit von ihrer ursprünglichen Vision entfernt hatten. Obwohl sie als Erfinder oder Miterfinder des sogenannten Progressive Rock galten, unterhielten Crimson immer eine sehr zwiespältige und widersprüchliche Beziehung zu diesem Genre. Ihr Willen zur Modernität rettete sie aber vor den Fallgruben einer Oldies-Band. Anfang 1970 hatte ich das Gefühl, alles, was wir in den folgenden beiden Jahren anstellten, würde sich als Irrtum erweisen. Dass wir es aber trotzdem tun sollten, um an das andere Ufer zu gelangen. Was sich dort befand, wusste ich nicht. Rückblickend zeigt die Musik aus jener Periode, dass meine Befürchtungen begründet waren. Dass es aber auch neue Errungenschaften gab, trotz der immer größer werdenden Konflikte und Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Protagonisten. Während der fast 50-jährigen Geschichte von King Crimson ist Robert Fripp der einzige konstante Musiker der Gruppe. Laut Fripp war die zweite Fassung von Larks' Tongues in Aspic, die wir gerade hörten, eine Metapher für den sexuellen Akt. Und es sei nie korrekt interpretiert worden. Das habe einerseits mit dem erforderlichen technischen Niveau der Spieler zu tun, andererseits mit dem Problem, dass Musiker mit ihrem Ego hätten. Es ist nicht möglich, eine Musik gelungen umzusetzen, wenn man ständig nur überlegt, wie man die eigenen Ideen, die zwangsläufig genial sind, um jeden Preis umsetzen kann, so wie man meint, dass die Musik gespielt werden müsse. Das war im Anschluss an das ARD-Hörspiel »Die Schuhe der Braut«, King Crimson, 2017 live in Mexico City. Das Album heißt Meltdown. Es besteht aus 3 CDs und einer Blu-ray-Disc. Hier noch die Besetzung, die wir in der letzten Stunde erlebt haben. Robert Fripp, Gitarre und Elektronik. Jacko Jackchick, Gitarre und Vocals. Tony Levin, Bass, seit 1987 dabei. Mel Collins, Saxophon und Flöte. Pat Mastelotto, Drums. Jeremy Stacey, Drums. Und Gavin Harrison, Drums. Im Studio verabschiedet sich Karl Lippegaus.